Erster, die Israeliten reisten durch die Wüste Sin. Sie machten eine Pause in Refidim. Dort gab es kein Wasser. Zweiter, das Volk stritt mit Mose. Sie wollten Wasser trinken. Mose fragte, warum streitet ihr? Warum prüft ihr Gott? Dritter, die Menschen hatten großen Durst. Sie schimpften mit Mose. Sie wollten nicht in der Wüste sterben. Vierter, Mose rief zu Gott um Hilfe. Er sagte, was soll ich tun? Die Leute wollen mich mit Steinen bewerfen. Fünfter, Gott antwortete Mose, geh vor dem Volk her. Nimm einige Anführer mit. Nimm auch deinen Stock mit. Sechster, ich werde auf dem Felsen stehen. Schlag auf den Felsen. Dann kommt Wasser heraus. Mose tat das siebte. Er nannte den Ort Massa und Meriba. Das Volk hatte dort gestritten. Sie zweifelten an Gott. Achter, dann kamen die Amalekiter. Sie wollten gegen die Israeliten kämpfen. Neunter, Mose sagte zu Josua, wähle Männer aus. Kämpfe morgen gegen sie. Ich stehe auf dem Hügel. Zehnter, Josua kämpfte gegen die Feinde. Mose, Aaron und Hur gingen auf den Hügel. Elfter, Mose hielt seine Arme hoch. Dann gewann Israel. Wenn er sie senkte, gewann Amalek. Zwölfter, Moses Arme wurden müde. Aaron und Hur hielten seine Arme fest. So blieben sie oben. Dreizehnter, Josua besiegte die Amalekiter. Er gewann den Kampf mit seinem Heer. Vierzehnter, Gott sagte zu Mose, schreib das in ein Buch. Ich werde die Amalekiter ganz vernichten. Fünfzehnter, Mose baute einen Altar. Er nannte ihn, Gott ist mein Zeichen. Sechzehnter, er sagte, Gott kämpft gegen die Amalekiter. Dieser Kampf geht für immer weiter.